»Jungs«, sagte ich, meine Stimme war nicht die eigene, ich starrte weiterhin geradeaus und erkannte die eigene Stimme nicht. »Jungs, geht nach Hause, ihr müsstet längst im Bett sein.« Nichts. Ich erwartete, dass mich gleich kalte Hände anfassten oder dass sich plötzlich dutzende Schlangen über die mondbeschienene Straße ringelten. Auch die Schlangen würden sich kalt anfühlen. Natürlich nur, bis sie zubissen. Sobald das Gift in der Blutbahn wäre, würde die Hitze einsetzen und sich bis zu meinem Herzen ausbreiten. Da sind keine Schlangen. Die Schlangen sind alle weg. Gut möglich, dass man sie noch sieht, aber sie sind nicht real. Ich ging weiter, der Kinderwagen folgte mir. Quietsch und quietsch und quietsch. Ich blieb stehen, der Kinderwagen stoppte. Ich befand mich bereits nahe an Gregs Haus und konnte das dunkle Gebäude vor dem Nachthimmel sehen, aber das beruhigte mich kein bisschen. Die Zwillinge würden da hineinkommen, sie hatten es schon einmal getan. Sieh uns an, sieh uns an, sieh uns an, fahr uns, fahr uns, fahr uns, zieh uns an, zieh uns an, zieh uns an. Meine Gedanken drehten sich im Kreis, wie ein Ohrwurm, den man nicht los wurde, Delta Dawn zum Beispiel. Ich war nicht ganz machtlos, es gab eine Möglichkeit, sie zu vertreiben, wenn auch nur zeitweise. Das wussten auch sie. Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an. Ich wagte es nicht, mich umzudrehen, aber etwas konnte ich unternehmen, wenn ich allen Mut zusammennahm. Mein Handy steckte in der Hosentasche. Ich nahm es heraus, öffnete die Kamera-App und wechselte zur Frontkamera, wodurch mir mein angsterfülltes, im Mondlicht leichenblasses Gesicht entgegenblickte. Ich hob das Handy auf Schulterhöhe, um hinter mich zu sehen, ohne den Kopf zu drehen. Ich strengte mich an, das Bild nicht zu verwackeln. Mir war bislang nicht aufgefallen, wie sehr meine Hände zitterten. Jacob und Joseph waren nicht da, noch war es der Kinderwagen, aber ihre Schatten, die schon. Zwei menschliche Schemen und etwas Rechteckiges, das nur der Zwillingsbuggy sein konnte, in dem ihre Mutter sie durch die Gegend geschoben hatte. Ich möchte nicht behaupten, dass die körperlosen Schatten beängstigender waren, als hätte ich alles wirklich vor mir gesehen, aber sie waren schlimm genug. Ohne große Hoffnung betätigte ich den Auslösebutton und hörte tatsächlich ein Klicken. »Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an!« Ich schloss die Kamera-App und ging auf Sprachmemos. »Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an!« Die Schatten waren mir für die von Vierjährigen viel zu lang vorgekommen, und ich musste wieder an Donna auf ihrem Sterbebett denken. »Mein Gott, was bist du gewachsen? Schau nur, wie groß du bist!« »Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an!« Ich setzte mich in Bewegung und prompt folgte mir auch das Quietschen wieder, fiel dann aber allmählich zurück. An der Haustür war es ganz weg, nur das Lärmen in meinem Kopf, nicht von Stimmen, sondern Gedanken, war lauter denn je. Meine Gedanken ließen sich einfach nicht abstellen. Der Kinderwagen stand wieder auf dem Hof, natürlich, und er warf denselben eckigen Schatten wie auf dem Handy-Display. Die T-Shirts waren nach wie vor ordentlich über die Sitzlehnen drapiert, Hackle auf der einen Seite, Jackal auf der anderen. Jetzt wusste ich, wie ich den Sturm in meinem Kopf besänftigen konnte. Ich fasste an die Lehnen, ich fasste an die T-Shirts. Das Lärmen der kreisenden Gedanken erstarb. Ich schob den Kinderwagen in die Garage, trat einen Schritt zurück und wartete. In meinem Kopf blieb es still, aber das war bestimmt nur von kurzer Dauer. Beim nächsten Mal würden die Gedanken noch lauter und fordernder zurückkehren. Beim nächsten Mal würden die Jungs mehr verlangen als eine bloße Berührung. Beim nächsten Mal würden sie auf große Tour gehen wollen.